In der kleinen Schule, wo ich nun arbeitete, lernte ich einen Palästinenser kennen. Ebenfalls Lehrer und jünger als ich. Er lebte allein mit seiner Mutter, einer Frau von etwas über 40. Ich werde ihn Jamil nennen. Die Tatsache, dass er die palästinensischen Kinder auf Arabisch unterrichtete, war ein Beweis für die Großzügigkeit der Okkupation. Aber bald merkte ich, dass für Jamil die Schule ein Schützengraben war. Eines Tages überraschte ich ihn, wie er mit verbotenen Schulbüchern unterrichtete, die vor der Besetzung in den arabischen Schulen benutzt worden waren. Schulbücher voller Hass auf Israel. Er hatte die alten Texte mit der Hand abgeschrieben, aber nur, damit all das, was unsere Behörden zusammen mit dem Hass auf Israel eliminiert hatten, die Existenz einer palästinensischen Identität und Kultur, die Existenz eines Volkes, das eine Heimat forderte, genau wie wir, erhalten bliebe. Ich sagte nichts. Wir freundeten uns an. Eines Nachmittags gingen wir zusammen auf einen Hügel. Dort fragte mich Jamil: Wie viele können wie du und ich hier stehen und sagen, das ist mein Vaterland?